Ein Ausspruch Pupettas zu Beginn des Verfahrens hatte einen Riss in die Mauer des Schweigens gesprengt. Sie hatte Pascalone als Kartoffelpreispräsidenten bezeichnet. Er hatte den Marktpreis für die Kartoffeln bestimmt. Auch der ermordete Totorno aus Pomigliano wurde als Preispräsident bezeichnet. Es ist wahrscheinlich, dass die Präsidenten aus bis zu 15 Städten im Hinterland von Neapel sich regelmäßig in Neapel trafen, um die Preise auszuhandeln. Weil sie gemeinsam den Nachschub bestimmter Erzeugnisse kontrollierten, kamen sie überein, die Festsetzung der Preise für einzelne Obst- und Gemüsesorten jeweils dem Präsidenten zu überlassen, in dessen Territorium sie überwiegend angebaut wurden, daher Pasquales Kartoffeln. Firmen wie die Hersteller von Dosentomaten für Pasta und Pizza pflegten sich an die Preispräsidenten zu wenden, um Garantien zu erhalten. Dass die Versorgung nicht abreißen würde, die Preise absehbar blieben und dass die Geschäfte, die man unter vier Augen auf dem Corso Novara abschloss, respektiert würden. Als Gegenleistung für ihre Dienste kassierten die Preispräsidenten persönliche Bestechungsgelder. Spätere Ermittlungen ergaben, dass auch der Handel mit Vieh, Meeresfrüchten und Molkereiprodukten in der Hand der Camorra lag. Neapel hatte nicht einmal einen Viehgroßmarkt. Sämtliche Geschäfte wurden in der berüchtigten Provinzstadt Nola erledigt, der Heimat Pascalones. Laut Aussage eines Experten hatte die ehrenwerte Gesellschaft in Nola die Verlegung des Viehmarktes von Neapel nach Nola durchgesetzt. Das große Geld war nicht mit der Plünderung von Läden und Ständen in der Stadt zu machen, sondern fand sich flussaufwärts, wo das Vieh und die Agrarerzeugnisse ihren Ursprung hatten. Außerhalb von Neapel überlebten größere kriminelle Organisationen den Tod der ehrenwerten Gesellschaft und konnten sich ihre Macht auch während der faschistischen Ära erhalten. Daher war die neue Camorra, die der Fall Pupetta ans Licht brachte, wahrscheinlich gar nicht so neu. Hätte man über die sizilianische Mafia in den 1950er Jahren nicht so viel verworrenes Zeug verbreitet, wäre den Beobachtern des Pupetta-Maresca-Prozesses wohl auch die große Ähnlichkeit zwischen den Familien der Camorra aus dem neapolitanischen Hinterland und jenen der Mafia in Sizilien und Kalabrien aufgefallen. Auch deren Macht basierte auf Gewalt, und auch ihre Gier nach Obst und Gemüse war unersättlich. Im März 1955, nur 7 Monate bevor Pupetta den Mörder ihres Mannes erschoss, war ein Mafioso namens Gaetano Galatolo, Tano Alatu genannt, am Eingang zu Palermos neuem Großmarkt im Acquasanta-Viertel erschossen worden. Es folgte ein erbitterter Kampf um die Kontrolle über den Markt. Während sich Italien von den Hungerjahren des Krieges und der Wiederaufbauzeit erholte und seine ersten zögernden Schritte in Richtung Wohlstand machte, geriet die Nahrungsversorgung des Südens in den Würgegriff der Mafias. Pupetta erhielt eine Haftstrafe von 18 Monaten für den vorsätzlichen Mord an Totorno aus Pomigliano. Und trotz all ihrer Bemühungen wurde ihr Bruder Ciro schließlich zu 12 Jahren Haft verurteilt. Nach dem Aufsehen, das der Mord erregt hatte, zeigte sich die italienische Filmindustrie geradezu besessen von Pupetta. Der erste Film kam bereits 1958 heraus, noch vor dem Prozess. 2 Jahre nach ihrer Freilassung, 1967, spielte Pupetta selbst die Hauptrolle in dem Film Delitto a Posillipo, der ihrem Leben nachempfunden war. Eine weitere Verfilmung folgte 2012. Pupetta hatte nach ihrer Freilassung ein Doppelleben begonnen, das sie jahrelang beibehalten würde. Das eines Filmstars und einer Gangsterkönigin.